So haben wir entschieden, dass wir morgen über Meditation, Atmenmeditation reden, also die praktische Seite, wie man mit dem Atmen umgeht. Und abends ein bisschen allgemeine Theorie über Shamatha erst. Wir betonen Shamatha, Beruhigung, weil ohne Shamatha kommt man nichts eigentlich zur Klarheit. Shamatha ist die Klarheit. Beruhigung ist die Klarheit. Und durch diese Klarheit dann hat man einen Blick. So, der Theorie, wie es in der Sanskrit-Überlieferung bekannt ist, wird Shamatha erklärt als sogenannte neun Chitta-Stiti heißt das. Chitta heißt Geist und Stiti heißt eigentlich Lage des Geistes auf dem Wege zu Samadhi. Oder Zustand des Geistes auf dem Wege zu Samadhi. Oder Stand des Geistes. Stiti, wörtlich, so wie Deutsch, Stand, bedeutet dies. Aber hier hat es mehr Bedeutung, die Schritte, die man geht auf dem Weg zu Samadhi. Und es sind neun Schritte, die wir jetzt langsam erklären. Aber diese neun Schritte sind verbunden mit vielen, vielen Aspekten. Wir erwähnen nur die wichtigsten. Sie können später nachschlagen. Es gibt verschiedene Erklärungen, auch von den tibetanischen Meistern, auch von den chinesischen Meistern, über diese neun Stufen, die man geht auf dem Wege zu Samadhi. In der Theravada-Tradition, wie diejenigen, die sich mit Buddhismus beschäftigen, natürlich, Shamatha heißt die Versenkungen, vier Versenkungen in feinere Formen, das heißt die Rupa Dhyanas, Rupa Jhanas und vier Versenkungen in formlose Objekte. Das ist nach der Abhidharma, nach der buddhistischen Theorie, das ist Inhalt eigentlich von Samadhi, von dem richtigen Samadhi. Hier natürlich weltliche Samadhi. Weil so übt man mit einem Objekt, wie ich erklärt, auf dem man den Geist also literarisch hangen kann, platzieren kann, auf die höchste Realität, erste Realität, wie immer man es nimmt, weil Nirvana für Buddhisten, Gott für die in Glauben ist natürlich auch etwas, wenn man richtig studiert und richtig versteht, etwas, was man nicht mit dem ordentlichen, unterscheidenden Vernunft greifen kann. Es ist über unsere Vernunft. Man braucht Einsicht. Und diese Einsicht natürlich kommt in Buddhismus erst durch Beruhigung des Geistes. Wenn nicht Beruhigung des Geistes da ist, dann diese Einsicht wird nicht tief gehen können. Deswegen ist erklärt auch Samadhi in den achtfachen Weg als die Jhanas. wie für diejenigen, die sich von dem Bodhisattva-Weg interessieren, und hier sind wir in einem Zentrum, das Bodhisattva-Weg betont, dann ist die Lage ein bisschen anders in Zen, in Dzogchen Tantra. Wichtig ist natürlich Samadhi. Aber um Samadhi zu üben, man braucht nicht unbedingt diese Dhyanas zu erleben. Wichtig ist, dass der Geist in dem Zustand von Ausgeglichenheit bleibt. Dann kann er alles üben. Die Jhanas, die Einsicht und auch kombinieren so die Mahayana-Tradition, auch kombinieren schon Shamatha und Vipassana auf Grundlage von der Ruhe des Geistes oder auf Grundlage von Klarheit und Entspannung. Klarheit und Entspannung kann man als Prashrabdi übersetzen, und Prashrabdi auch enthält, wie in Theravada Buddhismus erklärt wird, Faktor von Leichtigkeit, von Geschmiedigkeit, von Geradesein, von Geschicktheit, alle und vor allem Flexibilität, Pliancy, übersetzt man auf Englisch. Und Pliancy, diese Flexibilität, enthält schon Zustand von Klarheit und Entspannung. Deswegen ich übersetze meistens mit Klarheit und Entspannung. Das ist dann Grundlage für alles, was man im Buddhismus gibt, ob es die Jhanas sind, Vipassana ist, nach der Theravada-Lehre, das ist mit dem unterscheidenden Geist, oder Vipassana nach der Mahayana-Lehre, das eigentlich ist die Meditation über Leerheit. Aber die Meditation über Leerheit wird auch nicht in Tiefe gehen können, solange man nicht Shamatha gemeistert hat. Deswegen, man übt, aber es wird nicht wirklich Zen sein oder Dzogchen sein, solange man nicht diese Fähigkeit von Klarheit und Entspannung hat. Das muss immer sehr klar sein. Deswegen auch in jeder buddhistischen Tradition die Grundlage für tiefere Einsicht ist diese Ruhe und Klarheit. Und wie man dazu kommt, werde ich in den nächsten Tagen vielleicht erklären. Das ist allgemeine Erklärung. Man kann es anwenden an alle Objekte. Alle Objekte, die sozusagen passen zu Konzentration. Nicht alle Objekte passen zu Konzentration, natürlich. Man muss ein Objekt auswählen, das zu Konzentration passt, natürlich. Wenn ich mich konzentriere auf Rock'n'Roll, natürlich, dann ist das schwer zu Versenkung oder Einsicht zu kommen. Aber es ist auch Konzentration. Deswegen unterscheiden wir uns im Buddhismus zwischen richtige Konzentration und Samadhi und Mitya Samadhi, falsche Konzentration. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Viele von uns haben Konzentration, aber falsche Konzentration. Die talentierten Menschen, auch in Literatur, Musik, sind talentiert, weil sie Konzentration haben. Trotzdem, die meisten talentierten Menschen sind sehr unglücklich. Warum? Weil diese Konzentration ist nicht Sama-Konzentration. Man will was greifen. Beispiel dafür, hier haben wir Katzen. Ich habe gerade mit einer Katze gespielt. Viele Katzen. Die Katze ist ein Beispiel, wie man achtsam sein sollte. Wenn sie geht, geht sie sehr achtsam. Aber sie ist sehr achtsam, damit sie Mäuse fängt. Das macht sie sehr gut. Aber dadurch wird sie nie Bodhi erfahren können, wird sie nie zu Buddha werden, aber wird sie sehr nützlich in dem, was sie macht. Genauso wir Menschen, wir machen Wettbewerb, wir bemühen uns, und wenn wir konzentriert sind, aber wir sind konzentriert, um etwas für sich zu greifen. Und das ist nach der buddhistischen Lehre, Sie finden auch in zum Beispiel Abhidharma Kosha, die Voraussetzung für Shamatha ist, dass man wenig Wünschen hat, Alpe Ichata und Santushti, Zufriedenheit. Wenn man viele Wünsche hat, wird man nie zufrieden werden können. Und das ist eigentlich derselbe Prozess. Desto mehr Wünsche, desto weniger wird man zufrieden mit dem, was man hat. Und man ist nicht zufrieden, so die Psychologie, in dem, was für sich selbst Obsession haben möchte. Und dann natürlich davon kommt dieser Komplex von Begierde und Hass. Begierde führt zu Hass, Hass führt natürlich zu Begierde auch zu, dass die sind sehr eng verbunden, die zwei Seiten von derselben Münze. Und diese Münze heißt Unruhe. So. In der nördlichen Tradition, wir erklären diese Unruhe als, das können Sie auch in Meditation sehr klar erleben, als Zustand von Senken oder Aufgeregtheit des Geistes. Laya und Audatyam, wenn Sie ein bisschen Sanskrit lernen möchten, ist eine vielleicht die feinste Sprache, dass wir Menschen studieren können, ist sehr, sehr klar alle Zustände des Geistes ausgedrückt. Also der Weg zu Samadhi sind 9 Stationen. Das heißt nicht, dass sie streng ein von der anderen getrennt sind, aber man geht durch diese bewusst durch diese 9 Stationen, damit man im Zustand von Samadhi eingeht. Man in Sanskrit ist, wenn jemand Sanskrit studiert, Stapayati, Samstapayati, Avastapayati, Upastapayati, Damayati, Shamayati, Vyupashamayati, Ekoti Karoti und Samadhiati am Ende, 9. Dann sind wir in Samadhi, die Ruhe bleibt, solange wir in Samadhi bleiben. Das heißt, keine Schwenkungen des Geistes. Das ist Zustand von Samadhi. Es ist nicht schwer, in Jhana oder in Samadhi einzutreten, aber es ist sehr schwer, in diesem Zustand bleiben für lange, lange Zeiten. Damit natürlich, wenn man das meistern möchte, muss man sehr, sehr isoliert und lange, lange Zeit üben. Und dann geht es auch. Davon kommen dann die übernatürlichen Kräfte und viele, viele Fähigkeiten, die für uns normale Menschen nicht so leicht zugänglich sind. Aber Geheimnis ist da. Tiefe Samadhi. So, dann erste Station heißt Stapayati. Stapayati heißt, man literarisch, man platziert, oder wie am besten, man etabliert, Stapayati, man etabliert, man platziert, man ja, ist so klar, ne? Den Geist auf das Meditationsobjekt. Das ist der erste Schritt. Und in der Sinne von Yogacara, alle Objekte der Meditation sind geistige Objekte. Es gibt kein wahres Objekt der Meditation, das nicht geistliche Objekt ist. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn man klar das Objekt unterscheidet, das ist schon heißt, dass es ein geistliches Objekt ist. Sehr wichtig zu verstehen. In der Abhidharma-Lehre, die fünf Sinne sind so wie fünf schwarze Steine, die auf Trommel stehen oder nicht springen, auf dem Trommel platziert sind. Wie sagt man am besten platziert? Liegen, ja. Die auf Trommel liegen. Und wenn ein von den Steinen springt, dann die anderen bewegen sich auch natürlich. Das ist Gesetz. Wenn der Geist sich nach außen richtet, wenn Impact von den Augen ist klar, der Geist bleibt bei den Augen. Aber wenn ich nach außen orientiert bin, wenn ich höre ein Geräusch, das sehr noch klarer ist, dann der Geist automatisch läuft zu dem Geräusch. Im Moment, wenn ich einen anderen Eindruck habe, so wie ein unangenehmes Gefühl in den Knien, dann gleich geht der Geist zu den Knien und beschäftigt sich mit den Knien. Und so springt der Geist. So, und wenn ein Stein springt, die anderen springen auch. Und die Steine können sich nicht auf Trommel liegen, solange sie springen. Deswegen, erster Schritt in Meditation ist, der Geist nach innen zu wenden. In Yoga heißt es Pratyahara. Prati ist gegen, Ahara means bringen. Weil der Geist will immer gute Sachen genießen, mit Augen, mit Ohren, mit Nase, mit Zunge, mit besonders mit Berührung. Das ist das Starkeste von den fünf Sinnen. Wir wollen immer angenehmes Gefühl durch diese fünf Tore. Und der Geist, wenn er sich nach außen richtet, dann ist er unruhig, weil immer ein anderer Impact, dann bleibt er bei anderen Objekten. Er kann nicht ruhig sitzen. Dann erst, muss man den Geist nach innen bringen. Dazu das beste Objekt ist Einatmen, Ausatmen. Wenn man sich Einatmen, Ausatmen konzentriert, der Geist dann wendet sich nach innen. Und Einatmen und Ausatmen ist immer mit uns. Deswegen diese Meditation hat Buddha so hoch gepriesen. Weil wir brauchen nicht draußen etwas machen, Mandala oder Farben oder was immer. Das Objekt ist immer da. Und wenn ich ihn mit Achtsamkeit betrachte, der Geist wendet sich nach innen. Das heißt dann Stapayati. Platziere oder, wie hast du gesagt, lege ich den Geist auf das Meditationsobjekt. Mit Verständnis, dass das Meditationsobjekt ist mentale Objekt. Weil wenn der Geist nach außen gerichtet ist, dann springt er immer von einem Tor zu dem anderen Tor. Und das ist Zustand der Unruhe in Yoga. Es ist egal in allen Traditionen. In Christentum haben wir Beten oder Judaismus oder Islam. Durch Beten dann bringt man den Geist nach innen. Nur dann kann man sich konzentrieren. Wenn der Geist außen ist, wird man sich nicht konzentrieren. Dann Beten ist dann Mittel, den Geist nach innen zu bringen. In Buddhismus, das die Lehre von bedingter Entstehung erklärt und glaubt nicht, dass es nur ein Prinzip gibt, das alles beherrscht, dann natürlich fangen wir an mit einem Objekt, das nicht mit höchster Realität identifiziert sein kann. Und das ist Atmen natürlich. Atmen ist unbeständig. Was unbeständig ist, kann nicht höchste Realität sein. Das ist klar. So, aber wenn wir fangen an, Meditation zu lernen, und auch nicht, wenn wir anfangen, auch später, das dauert sehr, sehr lange, wir sind alle Opfer von unseren Gewohnheiten. Und wenn man sich nicht geübt hat, man dann versucht, den Geist auf das Meditationsobjekt zu legen, mit Kraft, also bloß durch Wille. Man denkt, man ist daran gewöhnt, durch Wille schaffe ich das. Ich bin doch der Falke. In Tschechien sagt man der Falke. Und ich schaffe das, Brust. Aber das ist natürlich das Problem. Solange man das macht, man wird nicht erfolgreich sein können. Unmöglich. Bloß mit Stärke der Wille kann man nicht diese Unruhe zur Stille bringen. Ist unmöglich. Trotzdem, man muss versuchen, das ist paradox ein bisschen, man muss versuchen, bei dem Objekt zu bleiben, deswegen erster Schritt zählen. Wenn man nicht zählt, dann wird man an andere Sachen denken, das ist klar. In Thailand zum Beispiel benutzt man auch Mantra, so wie Buddho, Buddho, um bei Atmen zu bleiben. Man braucht nicht unbedingt zählen, man kann auch für sich sagen, einatmen, ausatmen, so auch konsequent man lenkt den Geist zu dem Objekt. Und wenn man es macht, dann allmählich man erlebt auch Kontinuität des Geistes auf dem Objekt. Diese Kontinuität des Geistes auf dem Objekt ist dann zweiter Schritt. Das heißt Samsthapayati. Sam heißt zusammen. Und wenn der Geist bei dem Objekt bleibt, indem man zählt oder indem man sich auf immer achtsam sagt, einatmen, ausatmen und lässt nicht den Geist wandern, man wird gewisse Vertrauen haben, dass man auf dem richtigen Weg ist. Wenn man nur mit Kraft und dann gleich denkt man an was anderes, dann natürlich denkt man, die Anfänger manchmal denken, naja, das, vielleicht habe ich bessere Dinge zu tun, als mich zwingen, bei Atmen zu bleiben. Und dann verlassen Sie Meditation und machen Sie weiter, wie Sie gewöhnt sind, weil Sie erwarten gleich die Resultate, gleich werden Sie was im Zustand von Glückseligkeit eintreten, indem Sie Atmen betrachten, aber so geht es nicht, weil wir sind Gewohnheiten. Geist ist auch Gewohnheit, Körper ist auch Gewohnheit. Und unsere Gewohnheiten sind immer mit Kraft alles zu machen. Unsere Gesellschaft auch erzielt so, sonst kriegt man keinen besseren Job, sonst hat man keine guten Resultate in der Schule. Muss man sehr aktive, mit Wille. Aber in Meditation geht das nicht. Also diese erste zwei Stufen, Sthapayati, Samsthapayati, der Geist legt sich auf das Meditationsobjekt und bleibt, hat gewisse Kontinuität dabei, ist genannt als Bala Avahana. Bala heißt Kraft. Avahana heißt, der Geist wird transportiert zu dem Objekt durch Kraft. Bala. Und wenn es der Fall ist, was passiert? Man wird sich nicht wohlfühlen bei der Meditation. Indem man sich zwingt, man wird sich nicht wohlfühlen. Das ist psychologische Tatsache. Muss man sehr klar einsehen, damit man damit umgehen kann. Wenn ich das nicht sehr klar sehe, ich werde nicht mir Mühe geben, achtsam zu sein. Bloß mit Kraft. Ich komme nie zur Ruhe und ich komme auch nicht zu angenehmen Gefühl bei dem, was ich mache. Und wenn ich kein angenehmes Gefühl habe bei dem, was ich mache, ich denke automatisch oder habe Tendenz automatisch an andere Sachen zu denken. Haben Sie auch erlebt, bestimmt. Dann wissen Sie sehr klar, wovon ich spreche. Das ist unsere gemeinsame Erfahrung. Wir bleiben nicht bei der Sache gerne, bei der wir uns zwingen müssen. Ist das so? Sehen wir das auf der gleichen Weise? So, wir üben Shamatha, damit wir die Ruhe erfahren. Und Ruhe ist Glückseligkeit. Tiefere die Ruhe, tiefere die Glückseligkeit. Das ist Shamatha. Und die Glückseligkeit wird nie kommen können, innere Zufriedenheit, solange der Geist nur mit Kraft der Wille arbeitet. Er wird immer unruhig. Das ist ein Paradox. Aber trotzdem, der Anfänger muss sich Mühe geben. Durch Sprache wird man es nicht verstehen. Nur durch, dass man selbst erlebt, dass es nicht durch Kraft der Wille geht, dass man zur Ruhe bringt und kommt. Wenn man das sehr, sehr klar sieht, nicht theoretisch, sondern mit eigenem Körper spielt und mit dem Geist, das mit Empfindung sehr klar darüber ist, dann fängt an, sich kristallisieren, andere Kraft, und das ist Kraft von Achtsamkeit, Sattibala. Und diese Sattibala, Kraft von Achtsamkeit, wird sich kristallisieren nach der Lehre von Yogacara, indem man sogenannte Kausidyam, Kausidyam, sehr schwer zu übersetzen, Vernachlässigkeit, kann man sagen. Oder Faulheit, beide Bedeutungen sind da. Die Yoga, Buddhismus hat sehr, sehr feine Sprache entwickelt. Es ist manchmal sehr schwer zu übersetzen, diese Yoga-Termine, weil wir haben uns in unserem Kulturkreis nicht so tief mit dem Geist beschäftigt. Yoga ist nicht ein Teil von unserer Zivilisation. Und heutzutage auch natürlich in China, sogar in Indien, geht diese Wissenschaft verloren. Aber diese Wissenschaft hat genauso wie andere pragmatische Wissenschaften hat sehr, sehr feine feine Ausdrücke, feine Termine, Terminologie, so wie andere Wissenschaften, Philosophie und so weiter. In Deutschland Philosophie ist sehr entwickelt, sehr viele Termine auch sehr schwer zu übersetzen in andere Sprachen. Dann jede Wissenschaft hat seine Terminologie. Und diese Kausidyam kann man mit vielen Worten erklären, Lethargie, Faulheit, Vernachlässigkeit, und eigentlich es handelt sich um Mangel von Sati, Mangel von Achtsamkeit und von Wissensklarheit. Das alles kommt unter Kausidyam. In der Abhidharma-Lehre, diese Kausidyam ist auch ein negatives Geistesfaktor. Wenn Kausidyam da ist, dann kommen alle anderen unangenehme Erfahrungen, so wie Aufgeregtheit, Aufregenheit, so wie diese Mattheit des Geistes, so wie Begierde, Hass und alle diese unangenehmen Sachen kommen wegen Kausidyam, wegen Vernachlässigkeit, Mangel von Sati. Also damit man diese erste Anfangsstadium von Meditation überwindet, dass man nicht mehr nur durch Kraft der Wille den Geist zu dem Objekt lenken will. Was braucht man dazu? Das wird auch genau erklärt in Yogacara Bhumishastra. Erste Sache, was man braucht dazu, ist Vertrauen. Wenn man kein Vertrauen hat, wenn diese unangenehme Gefühle kommen in der Meditation, man wird gleich was anderes machen. Und man macht nicht, wenn man Vertrauen hat in dem, was man macht. Natürlich. Und wie kommt Vertrauen? Das ist auch alles erklärt. Durch die Kraft von Weisheit von Hören und Weisheit von Überlegen. Das ist auch Bedingung für Weisheit von Samadhi. Wenn man nicht Weisheit von Hören und Weisheit von Überlegen hat, dann wird man auch wohl nicht Weisheit von Samadhi kultivieren können, weil man hat nicht was. Zweite Sache nach Vertrauen, um diese Vernachlässigkeit, Faulheit zu beseitigen, ist was? Enthusiasmus. Chanda. Durch Vertrauen kommt Enthusiasmus. Durch Weisheit von Hören und von Nachdenken kommt Enthusiasmus. Und wenn man Enthusiasmus hat, was passiert? Man übt Vyayama. Wenn kein Enthusiasmus da ist, man übt eben nicht. So ist das. Alle Leute, die talentiert sind in etwas, dann sind talentiert wegen Enthusiasmus, dass sie für Musik haben oder für Literatur haben. Durch Enthusiasmus wird man dann meistern können, was man macht. Wenn man keinen Enthusiasmus dafür hat, wird man es nicht meistern. Dann, wenn man diese Sachen hat, dann hat man etwas, eben was wir Prashraddhi genannt haben, das ist, man hat Zugang zu Entspannung und Klarheit. Wenn Entspannung und Klarheit da sind, kein Platz für diese Faulheit des Geistes. Faulheit des Geistes kommt, bitte experimentieren, damit Sie selbst klar erfahren. Faulheit kommt, weil dieser Zustand von Klarheit und Entspannung nicht vorhanden sind. Und warum nicht vorhanden sind? Weil wir nicht Vertrauen haben, weil wir nicht Enthusiasmus haben, weil wir nicht üben. Und wenn wir diese Dinge haben, dann kristallisiert sich die Kraft der Achtsamkeit. Und die Kraft der Achtsamkeit ist verantwortlich dafür, dass wir lenken den Geist zu dem Objekt auf andere Weise. Nicht durch Kraft, sondern durch Achtsamkeit. Und dann, der Geist braucht nicht mehr so viel Wille. Und alles, was man macht, wird mehr fließend. Wenn man nur mit Kraft arbeitet, nichts wird fließend. Alles wird durcheinander. muss man selbst erfahren, ob es wirklich so ist. Weil man macht eine Sache und denkt an andere Sachen. Und was passiert? Durcheinander. Dann macht man eine Sache, besonders wenn man älter wird, man macht eine Sache, vergisst andere Sache und dann verbringt lange, lange Stunden bei unnützlichen Suchen, das, was, wo die Sachen sind, wo man sie gelegt hat und so weiter und läuft wie ein Hase. Naja, da, wie kann man es reduzieren? Eben mit Achtsamkeit. In dem dritten Schritt von Meditation dann, Achtsamkeit fängt an, sich zu kristallisieren. Deswegen dieser Schritt heißt Avastapayati. Ava heißt nach unten. Das heißt, der Geist, wenn er das Objekt verliert, hier ist Einatmen, Ausatmen und Zwischenatmen, wenn Sie mit der anderen Methode arbeiten. Wenn man das Objekt verliert, gleichzeitig, man erinnert sich wieder an das Objekt und lenkt den Geist zu dem Objekt nicht durch Kraft, sondern durch Achtsamkeit. Gefühl ganz anderes, muss man selbst erfahren. Dann gibt es schon Qualität von gewisser Weichheit, das mit dieser Kontinuität verbunden ist. Man braucht nicht, wenn man das Objekt verliert, wieder mit Kraft den Geist zu dem Objekt zu lenken, sondern mit Entspannung schon ein bisschen, noch weit von tiefen Entspannung. Man kann den Geist zu dem Objekt wieder führen. Und natürlich, man fühlt sich viel besser schon. Und die Wachheit des Geistes kommt zum Eindruck. Deswegen, sobald das Objekt weg ist, man erinnert sich an das Objekt und es ist wieder da. Man braucht nicht den Geist zu, so wie ein Kalb. Man bringt hier in Deutschland so üblich, aber in Indien kann man sehen, die immer müssen sie ziehen mit aller Kraft, Kalb. Der Kalb ist sehr hartkopfig. Auch diese Buffalo, die sie bringen zu dem Feld. So, das dann passiert nicht mehr, weil statt bloße Kraft der Wille kommt jetzt Kraft von Achtsamkeit zum Ausdruck. Und es ist verschiedene Situationen, muss man selbst erfahren. Diese Kraft von Achtsamkeit muss man auch im täglichen Leben üben. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Es kommt nicht klar zum Ausdruck, wenn man das nur während einer Stunde in Meditation übt und dann vergisst man gleich. Man muss mit Achtsamkeit versuchen zu machen, alle Dinge, die man macht. Und was ist Achtsamkeit? Ich habe schon erklärt, das ist die Fähigkeit des Geistes, das Objekt in Zustand von Stabilität zu halten. Indem das Objekt klar in der Aufmerksamkeit klar im Geiste erscheint, dann der Geist wackelt nicht. Wenn der Geist wackelt, was heißt das? Keine Kraft der Achtsamkeit. Wenn der Geist nicht wackelt, Kraft der Achtsamkeit kommt zum Ausdruck und man braucht nicht viel Wille anzuwenden, damit man achtsam wird. Deswegen diese richtige Samadhi, Samadhi, hat Grundlage auch richtige Achtsamkeit, Samasati. Ohne Samasati keine Samasamadhi. Du wirst dann so wie Katze, sehr achtsam, um etwas für sich zu fangen und greifen. Diese Achtsamkeit ist nicht drin, führt nicht zu Samadhi, auch wenn man 100 Jahre geübt hat, wird nicht helfen können. Also wir haben Avastapaya, wir haben den Geist auf das Objekt gelenkt, jetzt nicht nur durch Kraft der Wille, aber durch Kraft der Achtsamkeit. Und wir spüren den Unterschied. Deswegen, wir vermeiden zu viel Wille anzuwenden, weil wir sehen, dass es bringt kein angenehmes Gefühl. Und der Geist wird unruhig. Muss man selbst erleben. Wenn man erlebt, wird man sich Mühe geben. Wenn man nicht erlebt hat, wird man sich wohl nicht Mühe geben können. Man muss sehr klar erleben, mit Achtsamkeit macht man die Sachen auf andere Weise, ohne Achtsamkeit auch auf andere Weise. Und es macht große Unterschied. Achtsamkeit ist die Grundlage, wie ich gesagt habe, für die Stille des Geistes. Wenn nicht diese Grundlage da ist, dann reagieren wir immer auf so, dass wir nur durch Wille und bemeistern möchten die Situation. Und dann der Geist wird unruhig. Und wenn es passiert, gleich sind wir auch Opfer von unseren Mögen und Nichtmögen. Und diese Mögen und Nichtmögen ist eigentlich auch Resultat von unseren Gewohnheiten. Es ist gar nicht objektiv, es ist völlig subjektiv. Und was Spiritualität anbetrifft, mit unruhigem Geist kann man nicht die Wahrheit erfahren, ist nicht möglich. In keiner Religion wird es so klar geprägt, so wie im Buddhismus. Die Voraussetzung für Einsicht an die wahre Realität, wie es wirklich ist, ist eben Ruhe des Geistes. Ohne Ruhe des Geistes geht nicht. Und Ruhe des Geistes ist basiert auf Kraft der Achtsamkeit. Durch Kraft der Achtsamkeit kristallisiert Wissensklarheit. Im Buddhismus ist Wissensklarheit Synonym für Weisheit. Und Weisheit ist das, was den Geist reinigt. Konzentration ist nur Mittel. Aber Weisheit ist das, was den Geist wirklich reinigt, indem es rein bleibt. So, wir sind bei der dritten Stufe, Avastapayati. Wenn wir üben, dann diese Kraft von Achtsamkeit wird völlig zustande kommen. Das heißt, wir verlieren nicht mehr das Meditationsobjekt. Das heißt, Upasthapayati. Upasthapayati heißt, dass wir bleiben immer, was immer passiert. Wir haben andere Gefühle, wir haben andere Gedanken, wir haben andere Erfahrungen, aber der Geist bleibt bei dem Meditationsobjekt. Er lässt sich nicht ablenken. Nur dann wird Wissensklarheit zum Ausdruck kommen, die den Geist reinigt. Wenn es nicht der Fall ist, dann diese Kraft von Wissensklarheit wird nicht den Geist reinigen können, weil es beruht auf Kraft von Wissen, von Achtsamkeit. Also Kraft von Achtsamkeit ist die Grundlage für Weisheit. In der Theravada-Tradition wird es erklärt als mehr als Konzentration, in der nördlichen Tradition als Weisheit. In Abhidharma Kosha die Kraft der Achtsamkeit ist Weisheit, Fakultät der Weisheit. Aber Weisheit und Fähigkeit für Konzentration kommen eigentlich zusammen. Dann ist es kein Widerspruch. Was heißt Weisheit? Klare Unterscheidung. Klare Unterscheidung ist nur möglich auf Grundlage von Achtsamkeit. Sonst wird der Geist völlig dominiert von unseren Mögen und Nichtmögen und dadurch auch nicht imstande sein, sich entspannen, in Zustand der Klarheit zu kommen. Und diese Entspannung und Zustand der Klarheit fängt an, allmählich zum Ausdruck kommen in der vierten Schrift, wenn der Geist nicht mehr das Objekt verlässt. Natürlich nicht automatisch denken, diese Stufen sind verbunden. Man kann sie nicht streng trennen. Dass nur diese Stufen nur bringen zum Ausdruck Prozess. Und im Prozess die Stritte von dem Prozess, die Teile von dem Prozess, die lassen sich nicht von den anderen zu trennen. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wir haben immer eine Tendenz zu automatischem Denken. Wenn es so ist, kann es nicht so sein. Wenn ich zähle, atmen, ich kann nicht ihn verfolgen, wenn ich verfolge atmen, ich kann nicht meinen Geist balanciert auf das Objekt legen. Aber das ist nicht der Fall. Wir werden sehen, auch in Erklärung von Atmenmeditation, wie es erklärt ist in den Schriften, die Atemmeditation erklären. Also wir sind jetzt im vierten Stadium von Shamatha, wo wir Fähigkeit haben, immer bei Meditationsobjekt zu bleiben. Und so, das ist die Voraussetzung, dass der Geist sich reinigt. Wenn man Shamatha übt. Und in der Meditation von Shamatha, Reinigung des Geistes, ist Reinigung von den fünf Hindernissen. Vielleicht haben Sie schon gehört, die fünf Hindernisse werden erklärt als Tendenz des Geistes, entweder zu senken, Laya, oder zu Aufgeregtheit, Audatyam. Begierde ist auch Zustand von Aufgeregtheit. Ärger, Hass. Resistenz ist auch Zustand von Aufgeregtheit. Aufgeregtheit und Zweifel sind auch Zustand von Aufgeregtheit. Und wenn der Geist nicht aufgeregt ist, dann ist er faul und matt. Und das ist Samsara. Wir sind immer Opfer von diesen Tendenzen des Geistes und deswegen sind wir nicht Buddhas. In Zustand von Shamatha, wenn es sich um ein Objekt handelt, das man greifen kann, so wie atmen, dieser Zustand der Ruhe bleibt, solange man in diese höheren Stufen, das wir erklären werden, von Shamatha ist. Aber es bleibt für immer, wenn man dann tieferen Einsicht hat und kann nicht mehr an die Phänomene anhaften. Na jetzt, die Zeit ist langsam vorbei. Wir machen kleine Pause und dann haben wir Zeit für Diskussion. Jetzt können wir frei diskutieren. Sie können dann Ihre Erfahrungen vielleicht besser erklären, was Sie erfahren und wie man damit umgeht. Alles, Sie können fragen. Und wir machen keine Pause, zu viele Informationen führen zu Geistesunverdauung. Entweder Durchfall oder Verstopfung. Wir wollen keinen geistigen Durchfall und Verstopfung. Deswegen, wir wollen uns ein bisschen ausdehnen und ein bisschen spazieren, 5 oder 10 Minuten, und dann machen wir Diskussion. Bitte denken Sie, was Sie erfahren möchten, wie Sie besser verstehen können, was ich hier mich bemühe zu erklären. Hoffentlich hat das Echo, Sie denken dran und auch können Sie es im täglichen Leben anwenden. zu ihren Günsten, damit wir mehr Ruhe erleben und Gelassenheit. Okay? So, liebe Freunde, heute haben wir viel geredet und hoffentlich ist es klar, am besten lernt man durch Fragen. Wenn ich was zum Glück gelernt habe, obwohl ich ein bisschen dumm bin, habe ich gelernt, indem ich viel gefragt habe von kompetenten Lehrern. Und dadurch bin ich etwas zur Klarheit geworden. Dann bitte denken Sie daran, was ich jetzt erklärt habe. Versuchen Sie es zu assimilieren, damit Sie sich selbst Fragen stellen und dann mir die Fragen stellen, wenn Sie sicher sein möchten. Weil diese Sachen zu assimilieren, man kann theoretisch lernen, aber zu assimilieren braucht man viel Zeit. Und wie ich sage, braucht man Vertrauen, Enthusiasmus und Übung. Beim Zählen, also ich habe das jetzt versucht, dass man 1 bis 10 zählt und dann 2 Atemzüge, 1 und dann 2, 3, 4, 5. Es ist so, dass eigentlich schon ziemlich viel geistige Arbeit benötigt, um da nicht abzuschweifen. Es fällt mir dann schwer, sich auch noch auf den Atem zu konzentrieren. Sollte man versuchen, trotzdem sich sehr stark auf den Atem zu... Ist das die Übung sozusagen beides? Ja, es sagt sogar, der Text sagt, für die intelligenten Menschen wird es langweilig, so lange zu zählen. Aber das ist Voraussetzung, dass man sich Mühe gibt, bei dem Objekt zu bleiben. Wenn es der Fall ist, genauso wie Visuddhimagga erklärt, wenn man ohne große Bemühungen bei dem Objekt bleiben kann, dann braucht man natürlich nicht zählen. Zählen ist so wie sagt man, Scaffolding, damit man baut etwas, man braucht diese Bambus und so, Struktur, Gerüst, ja, danke. Ja, ich lerne auch etwas, bin sehr dankbar dafür. Man braucht Gerüst, damit man ein Haus baut. Und dieses Gerüst ist genau wie Rechnen, Zählen. Dann, wenn das Haus da ist, dann ist natürlich nutzlos dieses Gerüst. Wenn das dort bleibt, dann ist vollkommen unnötig. Dann, aber es muss da sein, bis dieses Haus von Kraft von Achtsamkeit zum Ausdruck kommt. Wenn es klar zum Ausdruck kommt, dann verliert man nicht mehr das Objekt. Natürlich, es kann passieren, dass ab und zu es gibt diese Tendenz, Objekt zu verlieren, aber man wird nicht wieder den Geist zu den Objekten mit Kraft ziehen müssen. Dann braucht man natürlich nicht. Dann, das ist Eintritt in höhere Stufe von Beruhigung. Und dieser Wechselpunkt sollte man denn versuchen, auch von Anfang an zu betrachten? Oder ist es erst in den nächsten Schritten dann? Nicht zu viel denken. Sich an eigene Erfahrung verlassen. Wenn du das Gefühl hast, dass du in Visuddhimagga wird erklärt, wenn zum Beispiel der Bauer Zaun und er bringt die Kühe auf die Wiese durch dieses Loch in dem Zaun Und dann er kann sehr schnell rechnen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ohne aufgelöst. Dann weiß er, dann in diesem Fall braucht man nicht zu zählen. Auch wenn man sehr schnell rechnet und sehr fließig, ohne große Bemühungen und der Atmen bleibt, dann natürlich ist nicht nötig. Eine Frage? Ja, nochmal zu dem Unterschied der richtigen und falschen Konzentration. Bei der falschen Konzentration will ich ja irgendwas erreichen und nach was greifen. Aber bei der richtigen, so ganz wunschlos bin ich ja auch nicht. Ich will ja den klaren Geist und den friedvollen Geist. Und das ist ja schon ein Wunsch. Das ist kein Wunsch. Wenn es ein Wunsch ist, dann ist es natürlich keine Wissensklarheit. Bei Wissensklarheit braucht man nicht zu wünschen. Wissensklarheit reinigt den Geist. Und wenn der Geist rein ist, dann macht er nicht, was heißt Upeti. Upeti heißt für sich, für das Ego, etwas für sich, wie sagt man, appropriate. Etwas übernehmen. Nicht übernehmen. Vereinnahmen. Vereinnahmen. Was ist der Unterschied zwischen einem weisen Mann und einem nicht weisen Mann? Die Schriften sagen, Yacha Loke Samutyo Nat Ta Upeti Muni. Der ruhige Geist, der schweigende Geist, der benutzt die Konventionen in der Welt, aber er vereinigt, wie hast du gesagt? Vereinnahmen. Er vereinnahmt sie nicht. Wir benutzen alle Konventionen, wir benutzen alle Wörter. Wörter sind Konventionen, aber wir haften daran. Wenn ich sage, du bist ein Dummkopf, wirst du anderes reagieren, als wenn ich sage, ah ja, du bist sehr intelligent, sehr, du siehst sehr schön aus, aber du bist hässlich. Aber der Weise macht nicht so. Warum? Weil er nicht upeti, er nicht verannimmt die Konventionen in der Welt. Das ist nicht leicht. Und dann, wenn er so macht, dann wird der Geist, auch wenn er spricht, wird er der Geist schweigen. Warum? Er braucht nicht durch Wünschen was erreichen. Warum wünscht man etwas? Man wird etwas nicht mehr, aber im Zustand der Ruhe, man will nichts. Das ist eben Zustand der Ruhe. Der Geist dann fließt ohne Bemühung. Und das ist Shamatha. Wenn der Geist mit Bemühung fließt, dann ist Schwankungen des Geistes. Man kann heutzutage mit Wissenschaft, mit Elektroden experimentiert man. Man sieht auf Computer, wenn man sich was wünscht, wenn man denkt, dann geht es so, die Wellen. Aber wenn der Geist zur Ruhe kommt, so nicht mehr wünschen, nicht mehr denken. Aber natürlich, durch Übung wird der Mann Meister, sagen die Deutschen. Übung macht den Meister. Ohne Übung, niemand ist dazu gekommen. Und Übung dauert natürlich lange Zeit. Aber dann geht es so. Ohne Bemühung, ohne Wünschen, der Geist bleibt in Gleichgewicht. Warum der Geist bewegt sich? Weil er nicht Gleichgewicht hat. Was ist Gleichgewicht des Geistes? Shamatha. Es ist genau Balance von Weisheit, von Konzentration, von Vertrauen, von Bemühung. Und das wird alles durch Achtsamkeit kontrolliert. Achtsamkeit macht diese positive Eigenschaften des Geistes gleichmäßig. Das ist die innere Wissenschaft. Durch diese innere Wissenschaft dann kommen die Faktoren der Bodhi, der Erleuchtung zum Ausdruck. Wenn sie zum Ausdruck kommen, dann braucht man sich nicht, braucht man nicht zu wünschen. Ist das klar? Da üben wir und es kommt bestimmt, aber nicht von heute bis morgen, weil wir alle haben unsere Gewohnheiten. Wenn man die Gewohnheiten versteht, wird man sich nicht damit identifizieren. Und das ist, wo Meditation das Leben verbessert. Obwohl wir nicht vielleicht Buddhas werden, aber wir werden besseres Leben führen können, indem wir uns nicht mit den verrückten Sachen, was der Geist produziert, identifizieren. Und der Geist produziert unheimlich verrückte Sachen. Was für eine Fabrik. Dadurch, dass der Affen ein Objekt ist und ich das in den ersten ein, zwei Stufen beobachte, habe ich das Gefühl, dass allein durch die Beobachtung auf sich kleine Veränderungen kommen und nicht der natürliche Fluss mehr. Weil allein dadurch, dass ich der Beobachter bin, selbst wenn ich ein versuche, ein ruhiger Beobachter zu sein, ist dann nämlich die Beobachtung. Ja, das ist klar, aber das ist der Anfang, natürlich. Weitermachen, aber das ist der beste Anfang, dass man sieht die Vorteile von Beobachtung. Man identifiziert sich nicht gleich. Es gibt Beobachter und es gibt das Beobachtete. Und die kommen zusammen. Und indem man sich nicht mit Beobachteten identifiziert, dann der Beobachter reagiert anders. Dann verfolgt man den Atmen mit auf andere Weise. Man will nicht, dass er lang ist oder man will nicht, dass er kurz ist, aber man lässt ihn selbst entstehen und betrachtet, was die Grundlage ist für langen Atemzug, für kurzen Atemzug. Und das ist dann Beobachten. Man braucht nicht durch Kraft der Wille Atmen zu beeinflussen. Und das ist ein großer Unterschied. Das haben Sie bemerkt. Wir erklären alles das morgen, diese Übungen, die die Schriften erklären, wie man zu diesem Gleichgewicht des Geistes kommt. Das ist auch in dem Text und der Text wird verteilt, vielleicht morgen, übermorgen. Sie bekommen das im Internet oder wie heißt das? E-Mail. Und der Text ist auf Englisch und ich erkläre die, dann, wenn Sie Text haben, ich erkläre nur die wichtigsten Sachen und auch ein bisschen die Sachen, die in dem Text nicht so klar sind. Aber der Text hat, wenn Sie sich tiefer mit Buddhismus und mit Atemmeditation beschäftigen möchten, der Text ist sehr interessant, in dem dieselbe Übungen, aber auf andere Weise erklärt in Theravada, auf andere Weise erklärt in diesem Text. Beide haben recht. Beide sind sehr gute Erklärungen, indem man verschiedene Aspekte sieht, dann wird man sich nicht gleich identifizieren, es muss so sein, es soll nicht so sein. Und das ist genau, was ich erklärt habe. Was ist der Unterschied zwischen Weisen und Nichtweisen? Der Weise, er auch benutzt die Erklärungen, die Konzepte und so, aber er gleich nicht unterscheidet, es muss so sein, nur so ist die Wahrheit und andere Meinung ist falsch. Das ist automatisches Denken. Und durch Meditation, wir lernen allmählich, automatisches Denken zu beseitigen. Und das Leben wird anderes. Ich garantiere. Wir sind alle Opfer von automatischem Denken. Und was für Chaos davon entsteht, sehen wir heutzutage. Wir sind dabei, indem wir so entwickelte Technik benutzen, ganze Welt zu zerstören. Nichts bleibt. Alles durch automatisches Denken. Ich bin Russe, ich bin Ukraine, ich bin Deutsche, ich bin Tscheche, ich bin das, ich bin gut, ich bin schlecht. Das ist automatisches Denken. Natürlich bin ich das. Aber das ist nur Konvention. Der Weise vereinnahmt sich nicht oder vereinnahmt nicht. Vereinnahmen sie. Na, upeti. Aber wir Menschen, upeti, wir machen das. Wir identifizieren uns mit etwas, was eigentlich in der Wahrheit ist nur Konvention. Aber wir alle benutzen Konvention. Wir alle benutzen Worte. Aber wir brauchen uns nicht damit zu identifizieren. Der Buddha muss auch Worte anwenden, sonst kann er nicht Kommunikation. Aber er macht das ohne Anhaftung. Das ist der große Unterschied. Und durch Anhaftung kommen alle Probleme. Hass, Begierde. Und so viele, viele Sachen, die damit verbunden sind. Wie ist das mit der Identifizierung bei sehr grundlegenden Emotionen, weil sie ein Teil von einem sind, wie zum Beispiel Liebe zu seinen Kindern? Das sind, wenn es nicht mit Vereinnehmen verbunden ist, dann ist es positive Emotion. Liebe ist positive Emotion. Aber Begierde, das ist mein Kind, das gehört mir, dann bringt Unruhe, dann übertragt Unruhe von den Eltern auf das Kind. Und das Kind spürt das. Und dann hat er Komplex von Hass und Liebe. Ein Komplex von Hass und Liebe ist Grundlage von Leiden. Ja? Ja, bitte. Ich habe noch eine praktische Frage. Mein Geist entspannt sich in letzter Zeit so gut, dass ich halt müde werde. Das ist nicht richtige Entspannung. Ja, ist mir klar. Aber es, so lange, wenn man den Objekt verliert, dann ist nicht wahre Entspannung. Objekt, deswegen morgen sprechen wir über fünfte Stufe. Fünfte Stufe, Dhammayati, heißt, es gibt nicht mehr diese Tendenz, von dem Geist zu senken. Dann der Geist kann zur Ruhe kommen. Erst kommt die Fähigkeit, den Geist nicht in Aufregung zu bringen. Das ist das Erste. Dann konzentriert sich der Geist. Der konzentrierte Geist ist was? Wenn er nicht bewacht wird, wenn er, der konzentrierte Geist nicht das Objekt der Konzentration untersucht und klar macht, dann er wird senken. Das ist klar, so wie im Traum. Zustand von Samadhi ist ähnlich wie Traum. Aber im Traum ist der Geist dunkel und dann entstehen Objekte, auch verrückte Objekte, auch gute Objekte und man wird abgelenkt von den Objekten. Aber im Zustand von Samadhi wird man der Geist sehr, sehr klar. Keine Tendenz zu senken. Und keine Tendenz zu Aufregung. Deswegen erst in der vierten Stufe gibt es nicht grobe, es gibt grobe Zustand von Aufregung, indem man den Zustand, dieses Objekt verlässt und sich mit eigenen Gedanken beschäftigt und eigenen Gefühlen und vergisst, was man macht. Das ist grobe Aufregung. Im vierten Zustand von Shamatha, es kommt nicht mehr zustande. Aber der Geist konzentriert sich, weil er Sati hat. Sati oder Aufmerksamkeit ist mit Konzentration verbunden. Wenn der Geist konzentriert ist und nicht bewacht wird und nicht untersucht wird, er hat Tendenz zu senken. Ich habe in meiner Erfahrung als Meditationlehrer viele Leute erlebt, die sogar 20 Jahre meditieren und sie kommen zu diesem Zustand von Entspannung und fühlen sich ein bisschen wohl und dann bleiben sie eine Stunde meditieren in diesem Zustand, aber das Objekt ist nicht klar, der Geist hat nicht grobe Tendenz zu senken, es wird nicht einschlafen, aber das Objekt ist nicht klar. So bleibt man ziemlich in angenehme Zustand, eine Stunde, aber das ist nicht Shamatha, das ist auch nicht Vipassana, man lernt nichts. Deswegen sehr wichtig ist, wenn der Geist sich fängt an zu sammeln durch Achtsamkeit, der Geist, dann muss man ihn, muss man das Objekt untersuchen. Das ist Vitarka. Untersuchung des Objekts, damit er klar bleibt. Dann kommt der Geist zur Ruhe und nicht mehr grobe Tendenz zu Aufregenheit und zu Senken. Dann kann man Samadhi, Kunst lernen. Natürlich, das passiert, wenn man sich besser fühlt, man wird faul auch. Diese Tendenz ist so. Wenn man sich besser fühlt, man wird faul und man gibt sich nicht Mühe, das Objekt zu untersuchen. Das heißt, das ist dann der Schlüssel, dass ich das dann untersuchen muss. Dann. Na, natürlich, sehr klar erfahren. Es gibt keine Meditation mit unklaren Objekten. Es gibt, aber das ist nicht Meditation, das ist Anpassung an Meditation, heißt das in Yogacara. Ja? Solange nicht Klarheit und Entspannung vorhanden ist, Yogacara-Schriften erklären, ist nicht Shamatha, ist nicht Vipassana, aber es ist Anpassung an Shamatha, Anpassung an Vipassana. Immer daran denken. Aber natürlich, das ist schon ein guter Zustand, wenn der Geist sich wohlfühlt und ruhiger wird und mehr konzentriert. Aber dann kommt diese Bemühung, nicht ihn senken lassen. Und nur dann kommt Shamayati. Es wird beruhigt. Wenn er senkt, dann, das ist keine Beruhigung noch. Ja, bitte. Ich habe eine Frage zu den Stufen. Ich bin da ein bisschen schneller gekommen. Heute Morgen haben Sie gesagt, es gibt 6 Stufen zur Befreiung des Geistes. 3 gehören zu Shamatha und 3 zu Vipassana. Und die 9 Stufen auf dem Weg zu Samadhi sind jetzt, gehören die zu dem. Das ist was anderes. Das sprechen wir in Allgemeinen über Shamatha und da. Sprechen wir nur über Atmenmeditation. Das ist nicht dasselbe. Wenn Sie über Farben oder über Elemente, Feuer meditieren oder so, dann können Sie diese Stufen anwenden. Und Sie können sie auch an Meditation, an Atmen anwenden, aber dann das ist nicht klar erklärt, was gemeint ist, verfolgen und so weiter. Nicht wahr? Das ist der Unterschied. Verfolgen ist nur mit Atmen natürlich, wenn Sie arbeiten mit Liebe-Meditation oder mit Farbe-Meditation und so, dann was verfolgen? Einatmen, ausatmen. Eine Frage, die jetzt nichts mit Meditation zu tun hat, vielleicht eher philosophisch. Sie haben von der höchsten Realität, die unveränderlich ist, gesprochen. Und im Hinduismus gibt es ja dieses Atman, ja, dieses Brahma. Und im Buddhismus spricht man eher von Nicht-Selbst, also Anatman, und das Dasein ist auch noch. Naja, das im Wandel, also dieses Anicca oder wie man das ausspricht, kann man da irgendwie eine Brücke schlagen, spricht man vom Selben? Ich gebe Ihnen, damit es ein bisschen Geschichten gibt und nicht so trocken wird, ich erzähle eine Geschichte, was ich erlebt habe. als ich in Sri Lanka war, ich war bei, ich lebte in einer Kommunität von Mönchen, Waldmönchen, und unsere Lehrer war schon ein bisschen berühmt, da kamen verschiedene Leute zu ihm und es kam ein Sadhu, ein amerikanischer Sadhu. Wir waren vielleicht 3 Europäer und 15 Sinhalesen da. Und da kam ein amerikanischer Sadhu mit langen Haaren und mit Yogi, er hat lange Zeit in Südindien, in Tamil Nadu, Yoga gelernt und hat gehört von Vipassana, dass die Buddhisten lernen Vipassana und wollte Vipassana lernen. Und da wir Kommunität von Mönchen waren, dann hat er sich entschlossen, er möchte auch buddhistischer Mönch sein. Dann ist er, wollte er Ordination als Samanera, als Novize Ordination nehmen. Das kann man gleich machen. Dann der Lehrer hat ihn gefragt, wie heißt du? Er hat gesagt, ich heiße Atman. Gut, dann jetzt heißt du Anatman. Ja, man soll sich nicht so schnell mit dem Namen in Verwirrung führen lassen. Das ist, man muss selbst erfahren, was Atmen ist und was Anatmen ist, ob Atmen richtig ist oder was das eigentlich bedeutet. Kein Zweifel daran, dass es auch eine sehr tiefe Erfahrung ist, aber es wird auf andere Weise erklärt. Der buddhistische Einstellung ist, dass man das Höchste durch Verständnis von Prozessen. Und Prozessen sind immer Anicca. Und wir sind nichts als Prozesse. Wenn du dich an das, was unser Geist ist und Körper ist, konzentrierst, dann sieht man nur Prozesse. Und was darüber ist, natürlich im Hinduismus auch, sie haben Nama und Rupa. Alles, was wir erleben, ist Nama Rupa. Geistlichkeit und Körperlichkeit. Aber dadurch kommen sie zur Idee von Atman, dass es etwas darüber gibt. Und die Buddhisten kommen zur Idee von Nirvana. In der Mahayana-Lehre, Nirvana ist nicht dualistisch, ist nicht das Gegenteil von Samsara. Deswegen heißt Nirvana Soheit. Soheit ist nicht dualistisch. Und diese Soheit ist Leerheit im nicht-dualistischen Sinne. Wenn man Buddhist ist, natürlich glaubt man, dass Leerheit ist die höchste Realität. Das ist Anatta, Anatman. Leerheit ist Anatman. Aber dazu kommt man durch Verständnis von Nama Rupa als Unbeständigkeit. In Yoga auch muss man verstehen, Unbeständigkeit von Nama Rupa, in Vedanta auch, damit man zu dieser Weisheit von dem Wahren, das sich nicht ändert, kommt. Diese Soheit ändert sich auch nicht. Nirvana ändert sich auch nicht. Aber trotzdem, es wird realisiert durch die Realität, dass sich immer ändert. Andere Einstellung. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es handelt sich um andere Sachen. In Advaita Vedanta sprechen sie auch von Leerheit. Sogar in Mahabharata sprechen sie auch von Leerheit als Brahma. Muss man selbst erfahren. Das ist das Wichtigste. Wenn man selbst erfahren hat, dann weiß man. Das ist auch erklärt in den Upanishaden, auch erklärt im Buddhismus. Muss man selbst erfahren. Man kann es nicht mit dem unterscheidenden Geist fassen. Der unterscheidende Geist ist immer an Nama-Rupa basiert. Okay? Ja.